Verlorene Rufe verweht, keine Zeit, doch die Antwort kam zu spät. Meine Blicke ozeanweit riskiert, ich hab an dir vorbeigelebt. Gesprengte Brücken führen niemals zurück, leises Schreien, ich erreich dich nie. In allen Farben hab ich dich gesehen, Spur wie ein Detektiv, wie ein Detektiv. Dimensionen verirren sich im Raum, löscht die Grenze der Fantasie. Laute Stille schmerzt nur bei Verlust, zieht mich zurück in mein Exil. In mein Exil. Neue Wege, neue Wege ohne Ziel. Sich der letzte Kuss verliert, nur ein Narr kämpft noch mit stumpfem Schwert, ohne Mut sich zu demaskieren.